Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 132 an Schiller. Mit Verlangen warte ich aufs neue Jahr und suche mancherlei kleine Geschäfte abzutun, um sie wieder mit Freiheit auf einige Zeit besuchen zu können. Ich wünsche nur, dass ich sie wohl und poetisch tätig antreffen möge, denn es ist das nun einmal der beste Zustand, den Gott den Menschen hat gönnen wollen. Mein Roman ruht nun nicht, bis er sich fertig macht, worüber ich sehr vergnügt bin, denn mitten unter allen Zerstreuungen treibt er sein Wesen immer fort. Ich habe sonst noch manches mitzuteilen. Hier liegt zum Beispiel eine Erklärung der dramatischen Personen des Märchens bei, von Freundin Charlotte. Schicken Sie mir doch geschwind eine andere Erklärung dagegen, die ich ihr mitteilen könnte. Den Einfall auf alle Zeitschriften, Epigramme, jedes in einem einzigen Distichio zu machen, wie die Xenia des Martials sind, der mir dieser Tage gekommen ist, müssen wir kultivieren, und eine solche Sammlung in ihren Musenalmanach des nächsten Jahres bringen. Wir müssen nur viele machen und die besten aussuchen, hier ein paar zur Probe. Dass Cotta über die Subskription der Horen nicht heraus will, gefällt mir nicht ganz. Wo ich hinhöre, spricht man von vermehrter Subskription. Wird sich denn dieser edle Sosias mit seinem Gold und Silber auf das Fest Epiphaniae einfinden? Weihrauch und Myrrhen wollen wir ihm erlassen. Des P. Castells Schrift Optique de Couleur 1740 habe ich in diesen Tagen erhalten. Der lebhafte Franzos macht mich recht glücklich. Ich kann künftig ganze Stellen daraus abdrucken lassen und der Herde zeigen, dass das wahre Verhältnis der Sache schon 1739 in Frankreich öffentlich bekannt gewesen, aber auch damals unterdrückt worden ist. Ich habe noch geschwind einige Varianten zur Erklärung gesetzt. Wenn Sie auch noch die Summe vermehren, so wird eine Verwirrung ohne Ende aus diesen Aufklärungen zu hoffen sein. Die Xenia nächstens, den 23. Dezember 1795. G. Notabene, die rot unterstrichenen sind meine Varianten.